SRF 2 Kultur. Samstagabend, Hörspielzeit auf SRF 2 Kultur. Guten Abend, sagt Annette Herbst und heißt Sie herzlich willkommen zu einem warmherzigen Hörspiel über die Freundschaft zweier junger Frauen. Die Frauen haben sich 15 Jahre nicht mehr gesehen. Davor haben sie jahrelang alles geteilt. Ihr Leben, ihre Zeit, ihre intimsten Gedanken und Gefühle. Sie sind gemeinsam erwachsen geworden oder zumindest älter. Mit allem, was das heißt. Hella und Elena waren so eng, dass ihre Umwelt sie mit einem einzigen Namen bedacht hat. Helena. So heißt auch unser heutiges Hörspiel. Helena. Von Elena Zieser, einer jungen freien Hörspielmacherin. Die eine der Frauen findet nach Jahren, nachdem sich die beiden längst aus den Augen und Ohren verloren haben, alte Aufnahmen eines Diktiergeräts. Darauf sind Aufzeichnungen der anderen, in der jene ihre Träume protokolliert hat. Beim Hören dieser Aufnahmen kommt der ersten Frau die vergangene Zeit wieder hoch. Das alte Leben an der Seite von Hella erwacht. Die alten Geschichten und Gefühle miteinander, füreinander und für die Welt stellen sich wieder ein. Elena Zieser montiert ihre Erinnerungen und Reflexionen sehr musikalisch und sensibel mit den Traumprotokollen von Hella Fahl und einer eindrücklichen, schlichten Musik von Niklas Kammermeier zu einem wahrhaftigen und sehr unterhaltsamen Hörstück über Freundschaft, die Liebe, das Leben, das Älterwerden und was es heißt, ein Mädchen zu sein. Helena, ein Hörspiel von Elena Zieser nach Träumen von Hella Fahl. Once I was young and you were lonely. Once I was sad and you were mine. You were dreaming beside me. Hella und Elena. Hella und ich. Once I was young, and you were lonely. Es konnte sich keiner merken und wir waren immer nur Helena. Once I was sad, you were mine. You were dreaming beside me. Hella und ich. Wir waren mal beste Freundinnen. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich total komisch, dass ich sie nicht mehr kenne. Weil wir waren uns so nah, ich habe sie besser gekannt als mich selbst. Wir waren synchron früher. Und jetzt habe ich da diesen Umschlag vor meiner Tür. Mit einem Diktiergerät, das ich ihr mal gegeben habe. Und jetzt hat sie es mir geschickt. Und so sitze ich hier in der Küche an meinem Tisch und... Heute ist Donnerstag. Und es ist... Es ist... 7 Uhr 48. Ich habe irgendwie von Elena geträumt. Also die erste Einstellung, nur Augen und Nase. Sie trägt so eine Schapka. Es wird dann so ganz krass rausgezoomt und sie ist in irgendeiner Großstadt, in so einer menschenleeren Häuserschlucht. Und ich bin nicht ich in diesem Traum, sondern ich bin eine große, schwarze Frau und trage ein korallenrotes Kostüm und fange an, diesen Traum, den ich am Anfang hatte, aufzuschreiben. Also fangen genauso an. Die erste Einstellung, nur ihr Gesicht. Und ich warte eigentlich darauf, dass sie hochkommt, weil wir uns 15 Jahre nicht gesehen haben. Musik. So sitze ich und höre ihr zu. Und langsam verschwindet der Tisch und die Küche um mich herum. Und auch ich fange an, mich zu erinnern. Helena. Ein Hörspiel von Elena Zieser nach Träumen von Hella Fahl. Freundschaft ist eine Geschichte, die sich selbst erzählt. Wie durch einen Zufall zog sie bei mir ein. Das erste, was wir zusammen unternahmen, war ein Herbstspaziergang. Wir bauten Figuren aus gesammelten Kastanien und Streichhölzern. Im Park mit seinen hohen, rauschigen Bäumen schien die Sonne plötzlich golden. Und die roten und gelben Blätter taten so, als stünde nicht der kalte Winter bevor, sondern als würde gerade erst alles beginnen. Tatsächlich glaube ich, dass ich mich in diesem Moment, bei diesem Spaziergang, zum ersten Mal in meinem Leben verliebt habe. So in Zusammensein, in uns, in diese Gewissheit, dass ich nie wieder was Belangloses alleine vor mich hinmachen muss, sondern dass alles ab jetzt einfach großartig sein wird. Es war so, wir hatten so eine Kraft. Don't you see what I can see? You are my senses, all my eyes and ears are my senses, all my eyes and ears. Und so begann unsere Freundschaft. Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, Absatz für Absatz. So schnell wie wir oben standen, so schnell konnten wir unsere Augen gar nicht reiben. Wie in einem reißenden Fluss der Gemeinsamkeiten entdeckten wir jeden Tag mehr Dinge, die von nun an uns gehörten. Und während wir immer mehr teilten, wurden wir uns immer ähnlicher. Wir begannen gleich auszusehen. Wir teilten Klamotten und Perücken, wir aßen die gleichen Dinge und betranken uns miteinander. Wir teilten das Bett und den Kater und ich bin mir fast sicher, wir teilten sogar unsere Träume. Es ist Sonntag. Oh fuck, ich habe gar keine Ahnung, was für ein Datum. 5.41 Uhr. Ich komme gerade von der Party in der Villa Grau und ich muss jetzt noch schnell sagen, was Elena und ich für neue Kategorien entwickelt haben. Es ist wichtig. Also, es gibt einmal Guilty Pleasure. Das ist halt jemand, mit dem du dir vorstellen kannst zu schlafen, aber es wäre dir so peinlich vor allen anderen. Dann gibt's Freak Pleasure. Den findest du irgendwie gut, obwohl du eigentlich weißt, dass er schlecht für dich ist, weil er nicht klarkommt. Und dann gibt es noch Beauty Pleasure. Es ist sozusagen die neue Wannabe-Kategorie. Es ist jemand, das ist halt ein Hottie. Und du weißt, sobald du mit ihm reden würdest, wäre er so der totale Idiot und fändest ihn voll scheiße. Genau, mit dem darf man also nie reden. Okay, und jetzt also. In der Kategorie Guilty Pleasure. Oh, wir hatten so gute Sachen. Es war in diesen Momenten nicht wichtig, was um uns herum geschah. Also, solange wir zusammen waren, trat alles andere in den Hintergrund. Und bei Elena? Wir hatten eine Welt um uns herum gesponnen, die nur uns gehörte. Ich weiß es nicht mehr. Die Art, miteinander zu denken, schuf ein Vertrauen zwischen uns, so groß wie das, was noch vor uns lag. Es gibt da auch noch die Kategorie, wo wo du sozusagen auf jemanden stehst, aber du weißt, es geht einfach nicht. Es wäre einfach nicht cool, weil der zum Beispiel eine Freundin hat oder, ach, keine Ahnung, vielleicht haben wir das doch noch nicht so gut ausgearbeitet. Ja, eigentlich sind die Unterkategorien auch egal, so Guilty Pleasure halt. So. Ja, jetzt, wenn ich es hier so reinspreche, habe ich auf jeden Fall Angst, dass ich eine viel zu tiefe emotionale Bindung zu diesem Gerät hier aufbaue und irgendwann nur noch damit reden werde. Wir hatten auf einmal vergessen, was wir vorher für eine Rolle in unserem Leben gespielt hatten. Und gleichzeitig vermissten wir kein Stück davon. Plötzlich gab es nur noch das Jetzt. Die Schichten bis zu unserem Inneren wurden nicht langsam geschält, sondern sie fielen einfach ab. Und übrig blieb nur diese strahlende Mitte, die sich gegenseitig anzog wie ein Magnet. Dieses Strahlen machte vor nichts Halt. Es leuchtete hinein bis in die tiefsten Ecken unserer Seele. Selbst die dunkelsten Tage wollten wir auf einmal behalten und nicht mehr vergessen oder dem Schicksal zurückgeben. Sie wurden dadurch zwar nicht weniger, aber sie wurden heller. Heute ist Sonntag. Und ich habe das erste Mal so wieder richtig intensiv geträumt. Also so richtig, dass ich die ganze Zeit dachte, das ist echt. Das hatte ich lange nicht mehr, dass ich es gar nicht gecheckt habe. Und es fühlt sich. Manchmal verstehe ich dieses Gerät hier nicht. Egal. Ich war auf einmal, saß ich an irgendeinem so kleinen Tisch und habe so ein bisschen mit irgendwelchen Leuten gelabert. Und über dem, an der Wand hing so ein riesiges Bild, was total viele Leute kaufen wollten. Und wie immer gesagt haben, es kostet 400 Euro und es fanden die alle zu teuer und wollten nur so 200 oder 300 dafür bezahlen. Dann bin ich irgendwo hochgegangen, also eine Treppe hoch, weil ich irgendwie gesucht habe. Ich habe Elena, weil ich sie fragen wollte, wie teuer das Bild ist. Dann bin ich so hoch und war im zweiten Stock. Der Flur wurde einfach irgendwann enger und dann sind irgendwelche Mädels dann da barfuß lang gegangen und es waren total viele Scherben. Und ich habe dann noch gesagt, ey, passt auf, Mädels, wegen den Scherben. Und dann dachte ich, ach, ich bin ja auch nicht deren Mutti, so müssen sie ja auch aushalten, obwohl sie ja jung waren. Und dann bin ich noch eine Treppe hoch. Und dann hat die aber nirgendwo hingeführt, sondern dann war am Ende so eine richtig geile Bühne. Es waren alles so Männer um die 40, die alle so ein bisschen cowboymäßig aussahen. Also sie hatten alle so blondes, sonnenblondes, verwaschenes Haar und so Jeans und so, das war ganz strange und waren so gepoint alle. Und es hat zwischendurch total doll geregnet, deswegen haben alle Menschen so unter den Bäumen gestanden, die so um die Bühne drumherum war, um sich so unterzustellen, außer Elena, die war total dicht und so noch völlig wild in der Mitte getanzt hat zum letzten Song und alle fanden es total geil und haben total doll geklatscht. Ja, und dann war der Traum, glaube ich, zu Ende. Bin ich aufgewacht. Ich erinnere mich an winzige Fragmente. Wir sitzen im Türrahmen in der Ossistraße und ich weiß auch gar nicht, warum wir da sitzen. Ich glaube, es ging darum, dass einem manchmal so klar wird, dass man jemanden nie verstehen kann. Was für ein abgefahrenes Gefühl das ist, dass man so selber so ein Ich ist und einfach darüber nicht hinaus kann und jemanden nie begreifen wird irgendwie, weil man nicht mehr sein kann als nur ein Ich. Und das war irgendwie, der Moment sitzt, der war total intensiv. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt ausgerechnet an den erinnere. Aber der ist sehr prägnant. Heute ist Mittwoch und es ist 9.18 Uhr. Was ich mich jetzt am besten erinnere gerade, war, dass wir irgendwie Geburtstag gefeiert haben. Halt aber dann vor 20 Jahren oder so. Also da waren wir jedenfalls beide jung und auf irgendeiner Party und es war in den 60er Jahren oder so. Ach nee, sogar wahrscheinlich eher 20er oder 30er, so ganz piekfein mit. Wir hatten alle so Seidenklamotten an und so. Und anscheinend war es zu dem Zeitpunkt angesagt, einen Affen so Haustiere zu haben. Also sie hatten jedenfalls so einen Affen als Haustier, der auch so ein bisschen sprechen konnte, mit dem wir mal alle getanzt haben. Und Elena nur zu mir sagt, wir gehen hier nicht mehr weg. Und selbst wenn sie nicht aufstehen konnte, ihr Blick verhangen und die Vorhänge zugezogen, konnte ich mich vergewissern, dass alles gut sein würde und die Zeit verstreichen lassen, während sie den Schatten an der Wand beim Wandern zuschaute. Dieses Dunkle stellte sich nicht zwischen uns. Es war Teil davon und wurde weder von mir noch von ihr in Frage gestellt. Ich fragte, wenn ich etwas wissen wollte, und sie sagte nichts, wenn es nichts zu sagen gab. Und wenn sie schläft, dann gruselt's mich irgendwie. Sie bewegt sich nie. Sie wacht in derselben Position wieder auf, in der sie eingeschlafen ist. Die Decke bis zum Nacken gezogen, den Kopf ins Kissen gedrückt, leicht seitlich gekrümmt, manchmal mit, manchmal ohne Brille. Die wird eins mit der Nacht und tarnt sich für die Monster über und unter ihrem Bett. Und auch ich bewege mich weniger, wenn du neben mir liegst. Ich bin immer davon aufgewacht, dass du morgens in mein Bett gekrochen bist. Meistens hast du mich geweckt. Du warst gerade aufgestanden, kamst sofort zu mir und musst mir unbedingt erzählen, was du gerade geträumt hast. Und ich sehe noch gar nichts, aber ich höre dich. Und wir liegen da zu zweit. Du erzählst es mir auf eine Art und Weise, als wär ich dabei gewesen. Oder ich begreife das, als wäre ich dabei gewesen. Ich habe mit dir geträumt. An deine Stimme noch ganz verklebt ist von der Nacht, während der Rest des Körpers noch zwischen dem Dunklen und dem Hellen hängt, zwischen Morgen und Nacht, zwischen Traum und Realität. Und langsam wachen wir beide davon auf, dass du mir deine Träume erzählst. Es ist Sonntag, 10.17 Uhr. Oh, krass, der Traum. Der Traum schwindet gerade. Ich kann mich an wenig erinnern. In ihren Träumen ging es oft um Angst. Um die Angst, Fehler zu machen. Dinge nicht zu schaffen und zu scheitern. Unzählige Male erzählte sie mir, wie sie in ihrem Traum in der Straßenbahn sitzt und merkt, dass sie keinen Fahrschein dabei hat. Oder sie hat die Haltestelle verpasst, an der sie hätte aussteigen müssen. Die Angst geht sogar so weit, dass sie sich nicht mal sicher fühlt, selbst wenn sie einen Fahrschein in der Hand hält. Ich habe heute geträumt, dass ich eine Bank überfallen habe. Mit vielen anderen Leuten zusammen. Unter anderem Elena. Also überfallen ist eigentlich das falsche Wort. Wir haben die Bank gehackt. Und der Plan war, dieses Netzwerk irgendwie auszuschalten und dann in den paar Sekunden auf alle unsere Konten ganz viel Geld zu überweisen. Eine andere Angst ist die Angst vor dem Tod. Diese Angst ist viel realer, viel greifbarer und ihre Beschreibungen darüber sind immer sehr sachlich und konkret. Sie träumt von Beerdigungen und Trauerzügen, von Dingen und Menschen, die einfach plötzlich verschwinden. Sie träumt von einer Frau, die ihre Mutter darstellen soll und die sie gar nicht kennt und die ihr Fremder gar nicht sein könnte. Ich war erst mit meiner Mutter unterwegs, aber es war jemand anders. Also es sollte meine Mutter sein, aber es war jemand, den ich nicht kannte, so eine sehr komische Frau. Oh, die hatte so ganz so fake reiche Klamotten an. Also sie wollte so voll auf reich machen, aber war sie nicht. Und aus irgendwelchen Gründen ist sie dann mit mir in so ein voll spelunkiges Casino. Also wir wollten eigentlich in eine Sauna, aber der Eingang zu der Sauna war durch so einen Fotoautomaten. Und deswegen war sie dann, ach na, hier ist ja so ein großer Eingang. Wir gehen mal da rein, aber das war, mir war das schon klar, dass es ein Casino ist. Und wir waren auch wirklich dann nur so 20 Sekunden in dem Casino und sind sofort wieder raus und war mein Fahrrad weg. Und die Frau, die meine Mutter war, hat es gar nicht gemerkt und geht einfach weiter. Und seitdem ist sie auch nicht mehr im Tauchraum aufgetaucht. Also sie war dann einfach weg. Und dann war ich halt auf einmal alleine so. Saß dann auf so einem riesigen Platz. Dann habe so über meine Situation nachgedacht. Und dann sehe ich auf einmal so von Weitem ein Mädchen und ein Junge. Und das Mädchen ist sofort weg. Und dann habe ich irgendwie mit dem Jungen kurz rumgehangen. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, warum wer das Mädchen war. Und dann hat er gesagt, wir waren zusammen und alles war eigentlich gut, aber er konnte es nicht sagen. Und dann war mir klar, dass er nicht "Ich liebe dich" sagen konnte. Wir laufen die Straße hinunter. Du bleibst stehen und zerschlägst deine Bierflasche an einer Mauer und drehst dich zu mir um. Und dein Blick ist ganz kalt und deine Stimme tief. Und der Flaschenhals ist so scharf, dass er klirrt. Und du sagst: "Ey, willst du mal wissen, was Punk ist?" Und das Bild bleibt kurz so stehen und dann laufen wir weiter zusammen durch die Dunkelheit. Heute ist Dienstag. Es ist 9.22 Uhr. Ich war gerade total überrascht. Ich dachte, ich habe ewig geschlafen, weil ich total oft aufgewacht bin in der Nacht. Also ich habe nicht gut geschlafen, ich war immer mal wieder so wach. Und bin auch immer wieder in den gleichen Traum zurück. Also es war ganz strange. Also auch vom Gefühl her habe ich mich eigentlich in allen Träumen fremd gefühlt. Also fremd im Sinne von, ich spiele hier eine Rolle, die eigentlich nicht meine ist. Fremd in meinem Charakter. Und während wir hier sitzen und sie mir ihre Träume erzählt, passiert plötzlich etwas Unerwartetes. Etwas, das wir beide nicht haben kommen sehen. Und wir haben einen Ausflug gemacht, ich und Elena. Und wir waren irgendwo auf so einem grasbewachsenen Hügel. Da stand so ein riesiger Strommast. Und da sind wir doch rumgeklettert. Und haben oben in dem Mast gesessen. Und es war so, wir sind immer an der gleichen Stelle geblieben. Aber die Erde hat sich weitergedreht. Nee, die Erde auch nicht. Eigentlich nur die Stromleitung hat sich weiter bewegt. Ich kann nicht sagen, ob sich die Stromleitung bewegt oder der Mast oder die Erde. Es war jedenfalls so, wir hingen oben in diesem Mast rum und dann hat mich nur gerufen, ach so, da kommt eine große Barriere oder ein großer Block und dann mussten wir ganz schnell runter, weil irgendwie klar war, dass der Strommast da wie so rüberhüpfen wird oder so und sich dann halt oben super toll bewegen wird und ganz gefährlich ist. Da sind wir ganz schnell runtergeklettert. Aber irgendwie kannte sich niemand von uns gut aus. Es war Nacht und wir sind da eigentlich die ganze Zeit nur rumgeirrt. Und dann habe ich aber eine voll gute Taktik entwickelt. Und zwar haben wir dann immer so kleine Ys aus irgendwas ausgeschnitten. Und wenn wir an irgendeine Kreuzung gekommen sind, haben wir die Ys immer so gelegt, dass quasi das untere Ende in die Richtung gezeigt hat, in die wir gegangen sind. Und dann wussten wir immer, ob wir schon mal in der Kreuzung waren und wo wir lang gegangen sind. Und wo wir lang gegangen sind. Und dann gab es aber den Moment, wo wir wieder, also das erste Mal wieder an eine Y-Kreuzung gekommen sind. Und dann war so, dadurch wissen wir jetzt zwar schon, dass wir hier waren, aber wir finden dadurch eigentlich trotzdem keinen Ausgang. Der Mast, auf dem wir sitzen und die Aussicht genießen, verwandelt sich in ein Krähennest. Er fängt an zu schwanken. Anfangs kaum wahrnehmbar, doch dann wird die Schwingung immer größer, während sich unter uns einfach alles weiter durch die Wellen bewegt. Vielleicht schien die Sonne gar nicht so golden, damals im Park. Aus einer anderen Perspektive gesehen passt das überhaupt nicht ineinander. Es waren gar nicht wir. Vielleicht war es einfach gar nicht so. Vielleicht waren in den hohen, rauschigen Bäumen gar nicht nur goldene Blätter, sondern Krähen und Rabenvögel. Vielleicht war es einfach ganz anders. Vielleicht haben wir am Anfang und auch in der Zeit danach unsere Träume gar nicht geteilt. Jetzt liegst du in deinem Bett mit dem Rücken zur Tür und die Zeit steht still irgendwie. Manchmal kommst du mir vor wie ein Stein. Ich war mit Elena zusammen unterwegs und wir waren in so einer Art Küche und wir sollten irgendeinen Teig mischen. Also wir hatten einfach nur Wasser und der durfte halt nicht klumpig werden. Und es war so ein riesiger Topf. Also riesig. Und das war auch so ein ganz alter, gusseiserner Topf, der schon so total schwarz verrußt war. Und Elena hatte schon Teig angerührt irgendwie und ich hatte zugeguckt und dann war ich dran. Und ich fange halt so an und dann sagt sie irgendwann, ja, du hättest das Wasser aber vorher warm machen müssen, damit es nicht klumpt, sonst funktioniert es gar nicht. Und ich habe gedacht, vielleicht habe ich es auch gesagt, dass sie mir das hätte vorher sagen können, sie hatte den Teig schon gemacht. Und sie war so, ich wollte erst mal gucken, wie du dich so anstellst. Und ich mache irgendwie weiter. Und die Schüssel ist so, ja, fast voll. Also man kann nur noch so ganz vorsichtig rühren, weil es sonst überschwappt. Und dann sagt Elena zu mir, oh ja, da oben ist so ein Ring, den muss man abkleben. Da darf kein Teig rankommen. Und ich denke wieder so, das hätte es mir auch voll sagen können, du hast doch schon mal einen Teig gemacht, du weißt es doch. Und irgendwie so in der Richtung ging es dann die ganze Zeit weiter. Es klingt jetzt vielleicht in der Erzählung nicht so, aber so von meinem Gefühl her war es auf jeden Fall die ganze Zeit so, dass sie mich so total vorführen wollte. Also und es war, ja, das war ganz scheiße. Also es war so nicht, kein guter Traum. Jetzt liegst du in deinem Bett mit dem Rücken zur Tür. Manchmal kommst du mir vor wie ein Stein. Es scheint, als wartest du darauf, dass die Erosion der Geschichte dich ein Stückchen weiter schiebt. Diesen Schubs brauchst du, um dich wieder aus dem Schlaf zu schälen und langsam diese Zwischenwelt zu verlassen, in der Traum und Wirklichkeit nicht existieren, sondern nur ein Grau, das langsam im heller werdenden Licht verschwindet. Stimmung ist finster und du liegst vergraben. Im dunklen Zimmer mit dem Rücken zur Tür liegst du und hörst Grönemeyer. Ich verlasse die Wohnung und laufe in den Park, in der Abenddämmerung. Es ist gerade mal 3 Uhr, aber der Winter hüllt alles in kalte Dunkelheit. Ich laufe durch ihn hindurch und versuche die schwarzen Fratzen links und rechts in den Bäumen zu ignorieren. Es sind die Krähen und Rabenvögel, die dicht gedrängt in den hohen, rauschigen Bäumen sitzen. Und ich laufe einfach und währenddessen liegst du vergraben. Im dunklen Zimmer unter deinen Decken liegst du und ich laufe durch den kalten Winter. Ich wollte gestern Abend eigentlich noch einen Spruch aufnehmen, den ich mir überlegt hatte, aber da lag ich im Bett und das Diktiergerät war nicht in Reichweite. Und es ging irgendwie so, wenn Sebastian ein Album aufnehmen würde, dann könnte ich das kaufen und die ganze Zeit hören. Dadurch würde ich vermutlich depressiv werden, aber es würde ich in Kauf nehmen für die Musik. Weil ich gestern auf dem Konzert war und es war wieder unglaublich berührend und die Lieder treffen irgendwas in mir drin und bringen es zum Klingen. Auch wenn ich irgendwie trotzdem nichts bei mir behalte. Also es bleibt so wenig hängen. Ich könnte danach nichts nachsingen. Deswegen würde ich gerne das Album hören. Bevor ich los bin, habe ich mich versichert, dass du okay bist. Aber du bist nicht okay. Du bist an diesen Tagen nicht okay. Und es gibt auch nichts zu sagen. Immer habe ich das Gefühl, dass es dazu nichts zu sagen gibt. Und auch du sagst nichts. Es ist, als hätte dieser klebrige Teig deine Gedanken vollends verschluckt und als könnten sie sich daraus nicht befreien. Oder vielleicht wollen sie es auch nicht. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du das, was passiert ist, nicht in Worte fassen kannst. Ich könnte es nicht. Jedenfalls habe ich das so gestern Abend gedacht, aber heute Morgen dachte ich, das ist totaler Bullshit. Also nicht, dass die Musik gut ist, aber das mit den Depressionen. Niemand sollte das aushalten. Es gibt nichts. Es gibt nichts, wofür es sich lohnt, das auszuhalten. Weil es wirklich, also, weil es einfach wirklich schrecklich ist. Und sobald ich an einem Punkt bin, wo ich das irgendwie realisiere oder merke, sollte ich alles, was in meiner Kraft steht, unternehmen, um irgendwie dagegen zu wirken. Und das denke ich heute, wo ich merke, dass ich so ein bisschen down bin und wo ich so ein bisschen antriebslos bin. Und das ist wirklich nicht viel. Aber da werde ich sofort zurückversetzen in die Zeit, wo es mir wirklich schlecht ging und wo es wirklich ein Problem war. Und es ist immer noch ein Problem. Es ist nie ganz weg. Und ja, dass ich einfach heute aufwacht bin und merke, dass ich ganz schön ausgebrannt bin gerade. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich in letzter Zeit zu viel um andere gekümmert oder naja, nicht mal unbedingt zu viel um andere, aber zu wenig um mich selbst. Und dadurch ist mein Akku ganz schön leer. Aber ich fange jetzt trotzdem mal an und ja, und ich gucke einfach mal, wie der Tag wird. Und dann teilten wir nichts mehr. Weder das Bett noch die Klamotten und auch unsere Träume teilten wir nicht mehr. Wir kommen nur noch darin vor. Wir hatten keine Pläne mehr. Und wenn doch, fühlt es sich wahnsinnig verlogen an. So wie wenn man was nur macht, um den Schein zu wahren. Man es nur macht, um sich an Dingen festzuhalten, die schon längst vergangen sind. Nach ein, zwei Tagen setzt sie sich morgens wieder an unseren Tisch in der Küche, schiebt ihre Brille mit der mir so vertrauten Bewegung den Nasenrücken nach oben und fragt mich, wie es jetzt weitergeht. Heute ist Montag, 8.30 Uhr. Ich habe irgendwas geträumt, was mich so ein bisschen verwirrt und rastlos zurücklässt nach dem Aufwachen. Ich kann mich nur an eine Szene ziemlich genau erinnern. Und zwar bin ich da mit 4 Leuten in einem Fahrstuhl, der übertrieben langsam ist, der aber keine Wände hat. Also er hat nur eine Decke und einen Boden und alle Wände sind frei. Also man kann quasi an allen Seiten, sieht man die Wand des Fahrstuhlschachtes, die so vorbeizieht, die übrigens mit Raufasertapete bedeckt ist. Und irgendwie sind an der Stelle, wo normalerweise die Wände des Fahrstuhls wären, sind halt so Spiegel angebracht. So auf Kopf- und Oberkörperhöhe, die aber auch an jeder Wand separat sind. Also die sind auch jetzt nicht so ein Spiegelring. Und überall und von der Decke und vom Boden kommt so indirektes Licht. Und wir bereiten uns irgendwie vor, um auf irgendeine Party zu gehen. Also ich schminke meine Augen auf jeden Fall genauso, wie Elena sie sonst mal schminkt. Und Das Mädchen fragt dann quasi, ja, wisst ihr, wieso die Spiegel hier sind? Und ich denke sofort, naja, um den Raum optisch zu vergrößern. Und dadurch, dass ich das dann aber denke, wird mir eigentlich bewusst, wie mini dieser Raum oder Bereich ist, auf dem wir so stehen, zu viel, also wie eng es eigentlich ist. Und ja, wie man sich eigentlich gar nicht wohlfühlen würde normalerweise in so einem Mini-Raum, weil die Spiegel machen das irgendwie, halten das irgendwie auf. Ja, deswegen weiß ich auch nicht so richtig, warum ich so ein bisschen das nachhallende Gefühl des Traums ist so Ruhelosigkeit, Unruhe, aber ich weiß nicht so richtig, woher die gekommen ist. Ja, mit was hat es eigentlich angefangen? Es war wie das Gefühl, wenn das Lieblingskleid nicht mehr passt. Es spannt ein wenig, ist ein bisschen eng, aber noch nicht so schlimm. Man denkt es weg, ignoriert und hofft. Man wird schon von alleine wieder besser zusammenpassen. Schließlich hat es immer gepasst, dieses Lieblingskleid. Und jetzt plötzlich passt es nicht mehr. Der Stoff reißt, die Nähte platzen. Und da weiß man es. Da weiß man, dass man dabei ist, etwas zu entwachsen. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Es klingt eben nur viel besser, viel romantischer. Du bist der Freundschaft eben entwachsen. Ihr habt euch beide weiterentwickelt. Eure Wege trennen sich. Jeder muss jetzt eben seinen eigenen Pullover finden, tragen und wieder entwachsen. Aber das ist es nicht. Ich, in keiner Welt kann oder will ich dir entwachsen. Ich will dich loswerden. Ich ertrage es nicht, wenn du atmest. Deine Gegenwart stört mich. Es nervt. Du nervst. Hör einfach auf, in meiner Nähe zu existieren. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Deine Gegenwart ist es, was mich stört. Deine Gegenwart stört mich. Zum Kotzen. Sie war überall. Sie war die Erste, die morgens an meiner Tür stand. Manchmal schon in der Küche saß und aufs Frühstück wartete. Und dort saß sie immer noch, wenn ich nach Hause kam. Ebenfalls wartend aufs Abendessen. Und jetzt träume ich auch noch von dir. Du ziehst wieder bei mir ein. Nicht in die gleiche Wohnung, aber ins gleiche Haus. Dir gehört die Wohnung über mir, die Wohnung unter mir und die Wohnung neben mir. Aber du schläfst trotzdem in meinem Bett. Und nicht nur das, du schubst mich auch noch aus diesem Bett, guckst mich verständnislos an und sagst, mehr kann ich dazu nicht sagen. Du schneidest mir die Haare. Ist auch eines von unseren Ritualen. Und du sagst, das geht so nicht. So möchtest du das nicht. Wie es dazu kam, dass ich jetzt alles habe, fragst du mich. Du sagst, das gönne ich dir nicht, was du jetzt hast. Ohne mich. Und du kämpfst mit dir selbst und diesem Gefühl. Und dann schaue ich in den Spiegel und meine Haare sind viel zu kurz. Viel zu kurz. Und ich sitze starr und finde keinen Trost. Wir haben eine Grenze erreicht. Aber während wir noch einen Fuß hier und einen Fuß dort aufsetzten, wurde mir klar, dass es so nicht weiterging. Mir wurde klar, dass wir nicht eine Seele in zwei Körpern waren, sondern zwei Seelen in einem Körper. Und plötzlich behielten wir nur noch die hellen Tage. Die dunklen erlebten wir nicht mehr gemeinsam, sondern nur noch jede für sich allein. Once I was young, once I was young and you were lonely. Once I was sad, once I was sad and you were, you were dreaming beside me. Du sitzt mir gegenüber und dein Gesicht sprüht vor Verachtung und Wut und Hass. Aber man sieht es nur an deinem Mund und an deinen Pupillen. Später wirst du sagen, dass du mir am liebsten ins Gesicht geschlagen hättest. Ich hatte eben davon gesprochen, dass ich ein wenig mehr Raum für mich brauche, dass mir das alles zu viel wird, dass die Grenze nicht mehr da ist zwischen deinem und meinem. Und dass ich das nicht möchte. Und dass du das gar nicht gemerkt hast. Dass mir das alles ein bisschen zu viel wird. und dass ich jetzt ein bisschen Zeit für mich brauche. Und dass du das gar nicht gemerkt hast. Und ich muss weinen, vor Scham. Weil ich hoffe, du gestattest es mir. Aber du schlägst mir ins Gesicht mit deinem Blick und dieser geraden Linie, die dein Mund ist. Du sagst, okay, aber es wird lange brauchen, bis ich das akzeptieren und verstehen kann. Sehr lange. Ich bin eine Urzeitschildkröte. Das sagst du nicht. Aber ich denke es mir später immer, wenn ich mich an diesen Moment erinnere. Ich verlasse deine Wohnung und mit dem Zuziehen der Tür fällt eine Tonne Gewicht von mir ab. Und ich schwebe in meine Wohnung, die ja gleich neben deiner liegt. Aber ich verstehe nicht, dass diese Tonne Gewicht jetzt vor deiner Tür liegt. Wie einer dieser Steine, den du dir immer so mühsam aus dem Weg räumen musst. So in etwa muss es sich angefühlt haben. Also beim ersten Traum sind wir von irgendwo hergekommen. Ich war mit Elena unterwegs und sie ist auf dem Weg zur Beerdigung. Ich glaube, von ihrer Mutter. Es gibt so einen richtigen Trauerzug. Und alle sind so total schick angezogen. Und die Frauen tragen so kleine Hüte und Anstecksachen, wo so Schleier dran sind. Und während des Trauerzugs stirbt dann auf einmal der Vater. Also fällt tot um einfach. Und das ist die nächste Beerdigung, auf die wir alle gehen. Wo wir wieder alle sind. Und es gibt eine Einstellung und sie erzählt, wie es ist, ohne den Vater. Dass sie auch nicht mehr leben möchte. Und kurze Zeit später sind wir auch alle auf ihrer Beerdigung und irgendwas passiert. Ich kann mich nur noch so schemenhaft dran erinnern. Und dann ist vorbei. Hella, Elena. Hella und Elena. Helena. Wie lange das her ist. Und jetzt ist sie aus meinem Leben verschwunden. Wie weggewischt. Kein sichtbares Zeugnis mehr. Wie als wäre nichts gewesen. Es ist total komisch, dass sie... Wenn ich so drüber nachdenke, ist es total traurig, dass ich sie nicht mehr kenne. Wir waren uns so nah, dass ich manchmal dachte, ich kenne sie besser als mich selbst. Und doch gibt es sie und mich und sie. Und doch sind wir ein Stück des Weges zusammengegangen und haben uns zusammen verändert, uns zusammen auseinandergelebt. Wir haben uns gemeinsam im Finden verloren. Der Traum heute Nacht war richtig real. Also ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht gemerkt, dass ich in einem Traum bin. Ich habe auch im Traum Elena angerufen und ihr den Traum erzählt. Und es hat damit angefangen, dass ich in der M10 gefahren bin, wollte eine Fahrkarte kaufen, aber auf dem Weg zum Fahrkartenautomaten sozusagen saß so eine ältere Frau und da bin ich irgendwie stehen geblieben. Bei ihr, sie hatte so eine ganz krasse Konstruktion, so als Gehhilfe oder für ihr Bein oder ich weiß es gar nicht so genau. Es war so ganz futuristisch. Es hatte unten, hatte es so ein Rad oder ein Kreis Und da dran war eine lange Stange befestigt, die sich aber so bewegen konnte. Also die Stange war quasi nicht in der Mitte befestigt, sondern halt weiter außen an diesem Rad und hat dadurch dann immer so ein, für so einen Schwungmoment gesorgt. Das war so ganz strange. Und ich habe sie gefragt, was es ist und wie es funktioniert. Und wir saßen da und haben uns so ein bisschen unterhalten. Und in der nächsten Station ist dann nämlich einer eingestiegen. Und wir haben gleich gesehen, dass es halt ein Controlletti ist. Und die alte Frau holt schon ihre Fahrkarte raus. Und ich merke erst in dem Moment, ach fuck, die alte Frau ist Elena. Und sie kann mich nicht erkennen, weil ich mich so stark verändert habe in diesen 15 Jahren, wo wir es nicht gesehen haben, dass sie mich nicht wiedererkennen können. Was mir total als ganz klares Bild im Kopf ist, dein Mund, die beiden Leberflecken an deinem Mund. Weißt du eigentlich, dass die eine perfekte Linie ergeben? Vom einen zum anderen. Du trägst ein selbstgestrecktes weißes Stirnband aus Wolle. Du hast mir mal gesagt, dass du mir dasselbe machen würdest. Hast du nie. Ist nicht schlimm. Heute war wieder einer der Momente, der einfach zeigt, dass Elena und ich für immer zusammengehören. Oder ich weiß auch nicht, für immer ist krass. Man kann es vielleicht nie wissen. Aber das kenne ich mit niemand anders. Und nur wenn man sowas hat, kann man für immer zusammen sein. Ob es passiert, weiß man es nicht, aber ich will das. Es wäre heute nicht, wie es ist, wenn es damals nicht gewesen wäre, wie es war. Aber es braucht alles Zeit. Ja. Und das ist das Wichtigste, was wir haben können. Und plötzlich kommst du durch die große Schwingtür in den verstaubten, müden Raum und dein Blick sagt mir alles, was ich hören muss. Du ziehst einen riesigen Strauß Rosen hinter deinem Rücken hervor und sagst nichts und lächelst und drückst dich an mich und verschwindest wieder nach draußen. Und da war einfach alles in Ordnung. Da war alles gut. Da war alles so wahnsinnig kitschig. Es trieft und tropft. Aber genau so war es. Genau so mit dem Licht und keinem gesprochenen Wort. Heute ist Samstag. Ich habe total abgefahren und scheiß geträumt. Also, es war wie. Also, es war, als ob ich Fernsehen geguckt habe. Und ich bin quasi zu spät eingestiegen. Und ich war aber gleichzeitig auch selber in dieser Fernsehshow drin, in dem Moment, wo ich es angemacht habe. Also es war so ganz strange. Also weil ich die ganze Zeit auch dachte, naja, ich bin jetzt hier drin und ich habe überhaupt keinen, ich kann ja gar keinen Einfluss haben auf das Ende, sondern es wird ja so ablaufen, wie es abläuft. Und deswegen habe ich irgendwie ganz lange auch gar nichts unternommen, sondern habe auch erstmal geguckt, okay, was passiert hier? Ich habe schon immer versucht, auch irgendwie wegzugehen und woanders hinzufahren. Aber es ging nicht. Also irgendwann dachte ich dann, okay, ich muss nochmal probieren, hier jetzt wegzukommen. Und bin dann zu Elena und habe gesagt, wir müssen jetzt gehen. Und Elena ist aber aus irgendwelchen Gründen, ist sie gehumpelt und ist so am Stock gegangen. Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt einfach. Und wir sind durch so ein riesiges Treppenhaus. Das so ganz schick war, aus so ganz dunklem Holz, das Treppenhaus. Und dann so ein gläserner Fahrstuhl in der Mitte. Das war ganz schick. Und wir gehen jedenfalls los. Und wir sind schon so zwei Treppen unten. Und dann kommen auf einmal ganz viele Leute. Ich weiß gar nicht mehr, sie wollen mich dann zwingen, irgendwas zu tun. Und ich versuche so gegen sie anzukämpfen. Und sie sind aber auch, also sie kämpfen halt gar nicht mit Gewalt oder mit Körperlichkeit, sondern sie haben nur so ihre Mind-Tricks und sind halt super gemein. Und dann habe ich sie einfach nur so genommen, also so in eine riesen Umarmung und habe sie so hochgehoben und habe mich dann mit ihr irgendwie diese Menschenmassen gewälzt. Das war der letzte Traum. Als ich das Gerät ausschalte, muss ich weinen. Und während ich so sitze und der letzte Traum immer mehr verblasst, scheint plötzlich die Sonne durch mein schmutziges Küchenfenster. Und es fühlt sich an, als würde gerade erst alles beginnen. Don't you see what I can see? You are my sun. Don't you see what I can see? You are my sun. Senses for my eyes and ears. You are my scent, you see what I can see. You are my senses, all my eyes and ears. You are my scent, you see my eyes can see. You are my senses, all my eyes can see. You are my scent, you see what I can see, so I don't see my eyes and ears. So why don't you see what I can see? So why don't you see what I can see? You are my senses, all my eyes and ears. Helena von Elena Zieser. Es sprachen Hella Fahl und Bettina Wieler. Musik und Komposition Niklas Kammermeier. Chor und Gesang Elke Schröder, Rosmarie Kaiser und der Gostenhofer Gesangsverein. Text, Schnitt und Regie Elena Zieser. Produktion Experimentelles Radio der Bauhaus-Universität Weimar 2019. Morgen im Hörspieltermin präsentieren wir Ihnen ein weiteres Hörspiel einer jungen freien Hörspielmacherin. Reisewut heißt es und kommt von Betty E. Alfred. Ein tragikomisches Drama um Eifersucht und Liebe im Chaos des Lebens. Morgen kurz nach 17 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name Annette Herbst. Ihnen allen noch einen schönen Radioabend.